Abschnitt 35 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 35. Die Oldenburgischen Spielerprozesse Teil 6. Am zweiten Verhandlungstage beantragte der Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger mehrere in Bremen konditionierende Kellner als Zeugen und den Kriminalkommissar Freiherrn von Manteuffel Berlin als Sachverständigen und Zeugen zu laden. Letzterer sollte befragt werden, ob Pokern ein Glücksspiel ist und in welcher Weise lustige Sieben gespielt wird. Das eigentliche Beweisthema in dem Prozess Schweinert war, hat Minister Rustrat in den letzten Jahren Hazard gespielt? Ob der Minister lustige Sieben gespielt, gepokert oder gemauschelt hat, ist dabei sehr gleichgültig. Wenn nachgewiesen ist, dass der Minister in den letzten Jahren hazardiert hat, dann hat der Angeklagte keinen Meineid geleistet. Wenn auch der Angeklagte behauptet hat, der Minister habe lustige Sieben gespielt, so ist es möglich, dass der Angeklagte lustige Sieben mit Pokern verwechselt hat. Kriminalkommissar von Manteuffel, der ja bereits wie gerichtsnotorisch sein dürfte, in einem Berliner Prozess Pokern für ein Glücksspiel erklärt hat, wird bekunden, dass in den internationalen Spielhöllen in der Hauptsache gepokert wird und dass, wenn auch nicht in Deutschland, so doch in allen anderen Kulturstaaten Pokern durch Gesetz verboten ist. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz. Ich beantrage, die gefangenen Aufseher Kühling und Gode, Oldenburg, als Zeugen zu laden. Diese werden bekunden, Kriminalkommissar Böning habe auf den Angeklagten derartig eingewirkt, dass dieser schließlich zu seinen Verteidigern jedes Vertrauen verloren hatte und nahe daran war, seinen Verteidigern das Mandat zu entziehen und sich einen Verteidiger von Staats wegen geben zu lassen. Die vorgeschlagenen Zeugen werden auch bekunden, der Angeklagte habe eines Tages erklärt, er werde bei seinen Vernehmungen in einer Weise behandelt, dass er die Empfindung habe, er befinde sich in einer Räuberhöhle. Wenn sich das bewahrheitet, dann hat sich Kriminalkommissar Böning einer Verletzung seiner Amtspflichten schuldig gemacht. Staatsanwalt Becker. Gegen die Ladung der Gefangenenaufseher habe ich nichts einzuwenden. Dagegen muss ich der Ladung des Kriminalkommissars von Manteuffel widersprechen. Es steht zunächst nicht fest, ob im Oldenburger Casino gepokert wurde, als der Angeklagte dort Kellner war. Und andererseits kann man doch Rohpokern auf verschiedene Weise spielen. Die Beurteilung, ob Pokern ein Glücksspiel sei, kann man doch auch dem Gerichtshof überlassen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Minister Rustrat hat selbst zugegeben, dass er in den letzten Jahren im Oldenburger Casino gepokert hat. Es ist danach anzunehmen, dass dies auch geschehen ist, als der Angeklagte dort Kellner war. Aber gerade der Umstand, dass Pokern auf verschiedene Art gespielt werden kann, macht es notwendig, dass ein Sachbeständiger befragt wird, ob Poker mit dem Spiel Lustige Sieben verwechselt werden kann. Im Übrigen hat die Strafkammer zu Oldenburg in dem Prozess Schweinert entschieden, Pokern ist kein Glücksspiel. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jonas. Ich erachte die Abhörung eines Sachverständigen für umso notwendiger, da nicht anzunehmen ist, dass die Herren Geschworenen den Unterschied zwischen Pokern und Lustige Sieben kennen. Ich will noch bemerken, dass Kriminalkommissar von Manteuffel anerkannter erste Sachverständige auf dem Gebiete des Spielwesens ist. Im weiteren Verlauf der Verhandlung verzichteten die Verteidiger auf die Ladung der Bremer Kellner. Nach sehr langer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende: Der Gerichtshof hat beschlossen, die Gefangenenaufseher zu laden, dagegen den Antrag auf Ladung des Kriminalkommissars von Manteuffel abzulehnen. Der Angeklagte hat sowohl in der Strafkammerverhandlung in Oldenburg als auch hier ausdrücklich erklärt, Minister Rustrat hat lustige Sieben gespielt. Mithin kann das Pokerspiel hier nicht interessieren, und zwar umso weniger, da dem Gerichtshof bekannt ist, dass das Pokern mit Karten, lustige Sieben mit Würfeln gespielt wird, also eine Verwechslung zwischen beiden Spielen unmöglich ist. Der Angeklagte hat ja auch selbst erklärt, er habe den Würfelbecher hineingereicht. Der Antrag des Herrn Verteidiger wäre nur von Belang, wenn sie behaupteten, Pokern kann auch mit Würfeln und lustige Sieben mit Karten gespielt werden. Es wurde alsdann Buchhändler Schmidt Oldenburg als Zeuge aufgerufen. Er habe mit dem Minister Rustrat in den letzten Jahren im Oldenburger Casino oftmals Skat gespielt, bisweilen auch gepokert. Lustige Sieben sei in der fraglichen Zeit niemals gespielt worden. Vorsitzender, kann der Laie das Pokerspiel mit dem Spiel Lustige Sieben verwechseln? Zeuge, das halte ich für ausgeschlossen. Pokern kann nur mit Karten und Lustige Sieben nur mit Würfeln gespielt werden. Vorsitzender, haben Sie niemals mit dem Minister Rustrat Lustige Sieben gespielt? Zeuge, jawohl, aber vor vielen Jahren. Der Zeuge bekundete darauf auf Befragen des Vorsitzenden. Er hatte nicht die Empfindung, dass der Angeklagte in der Oldenburger Strafkammer befangen oder verwirrt war. Er wurde auch vom Vorsitzenden und dem amtierenden Staatsanwalt wiederholt verwarnt. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Sie haben viel mit Minister Rustrat, auch früher oftmals Lustige Sieben gespielt? Zeuge, jawohl. Verteidiger, ist es richtig, dass Sie dabei fast Ihr ganzes Vermögen verloren und deshalb bisweilen Kellner angepumpt haben? Zeuge, eigenes Vermögen besaß ich nicht. Ich gebe aber zu, dass ich viel Geld verloren und auch bisweilen gepumpt habe. Verteidiger, wann haben Sie zum letzten Male mit dem Minister Lustige Sieben gespielt? Zeuge, genau kann ich es nicht sagen. Ich glaube, es fiel in die Zeit, als der Minister Oberstaatsanwalt wurde. Verteidiger, also als Staatsanwalt hat der Minister noch Lustige Sieben gespielt. Zeuge, ich glaube wohl. Verteidiger, sind Sie der Ansicht, dass ein Staatsanwalt weniger Pflichten hat als ein Oberstaatsanwalt? Zeuge, das kann ich nicht sagen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz. Fiel nicht das Aufhören des Lustigen Sieben-Spiels des Herrn Ministers in die Zeit, als Hauptmann von Pavel sich das Leben nahm? Zeuge, das kann ich nicht sagen. Verteidiger, wann starb Hauptmann von Pavel? Zeuge, meiner Erinnerung nach vor etwa 15 Jahren. Verteidiger, kann es 1895 gewesen sein? Zeuge, es ist möglich. Verteidiger, Hauptmann von Pavel war ein Spielgenosse des Herrn Ministers Rustrat. Zeuge, jawohl. Verteidiger, ist Ihnen bekannt, dass Hauptmann von Pavel sich Spielschulden halber erschossen hat? Zeuge, dass sich Hauptmann von Pavel erschossen hat, ist mir bekannt. Ob es spielschuldenhalber geschehen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jonas. Wird das Spiel Lustige Sieben als so unfair in Oldenburg gehalten, dass ein Oberstaatsanwalt es nicht spielen, wohl aber das Pokerspiel betreiben kann? Vorsitzender. Das ist ein Urteil, das der Zeuge nicht abgeben kann. Verteidiger. Ich will nur die persönliche Ansicht des Herrn Zeugen hören. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ich will die Frage so stellen. Gilt in den besseren Gesellschaftskreisen Oldenburgs Pokern als ein einwandfreies, solides Spiel? Vorsitzende. Ich kann diese Frage aus denselben Gründen, aus denen der Gerichtshof den Antrag auf Ladung des Kriminalkommissars von Manteuffel abgelehnt hat, nicht zulassen. Das Pokerspiel kann uns hier nicht interessieren. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Herz bekundete der Zeuge noch, es sei zumeist bis 1 Uhr nachts, hin und wieder auch bis 3 oder 4 Uhr morgens gespielt worden. Hierauf wurde Polizeikommissar Böning, Bremen, als Zeuge aufgerufen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jonas. Ich ersuche, den Zeugen darauf aufmerksam zu machen, dass, wenn eine Frage an ihn in Bezug auf den Paragraf 343 des Strafgesetzbuches gestellt werden sollte, er berechtigt ist, die Antwort zu verweigern. Der erwähnte Paragraph lautet: Ein Beamter, welcher in einer Untersuchung Zwangsmittel anwendet oder anwenden lässt, um ein Geständnis oder Aussagen zu erpressen, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. Vorsitzender: Ich mache Sie darauf aufmerksam, Herr Zeuge, dass, wenn eine Frage an Sie gerichtet werden sollte, durch deren Beantwortung Sie sich einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen könnten, Sie berechtigt sind, die Antwort zu verweigern. Polizeikommissar Böning bekundete darauf auf Befragen des Vorsitzenden. Er habe den Angeklagten in der Untersuchungshaft sehr eingehend vernommen. Der Angeklagte habe ihm schließlich gesagt, er könne die Behauptung nicht mehr aufrechterhalten, dass Minister Rustrat mit Buchhändler Schmidt und Dr. Schleppegrell Lustige Sieben gespielt habe. Es war das nur eine Schlussfolgerung, weil die drei Herren zusammen Karten gespielt haben. Er bleibe aber dabei, dass Minister Rustrat lustige Sieben gespielt habe. Er wisse nur nicht, mit wem er gespielt habe. Er habe dies auch in der Oldenburger Strafkammerverhandlung sagen wollen, es aber nicht getan, da Laturnus unaufhörlich auf ihn eingeredet habe, er müsse bei seiner Aussage bleiben und er sich auch fürchtete, wegen Meineids verhaftet zu werden. Vorsitzender, ist es richtig, dass Sie den Versuch machten, dem Angeklagten Misstrauen gegen seine Verteidiger einzuflößen? Zeuge, das habe ich nicht getan. Ich habe allerdings dem Angeklagten gesagt, es ist selbstverständlich, dass die Verteidiger zunächst die Interessen des Residenzboten wahrnehmen. Vorsitzender, haben Sie dem Angeklagten gesagt, die Verteidiger haben nur ihr Honorar im Auge, er solle diesen das Mandat entziehen und sich einen Verteidiger von Amts wegen bestellen lassen? Zeuge, ich habe dem Angeklagten gesagt, infolge seines Geständnisses könnte sich die Sache in die Länge ziehen, desto mehr Honorar werden aber die Verteidiger beanspruchen, sein Vermögen werde infolgedessen immer mehr zusammenschmelzen. Da versetzte der Angeklagte, Herr Rechtsanwalt Dr. Herz hat mir versprochen, mich ohne Bezahlung zu verteidigen. Ich bemerkte darauf, das ist brav, dann bleiben Sie dabei. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger verlas einen vom Angeklagten aus der Untersuchungshaft geschriebenen Brief, in dem der Angeklagte über heftige Kopfschmerzen klagte, die er für die Folgen seiner vielen Vernehmungen halte. Der Polizeikommissar Böning habe ihm gesagt, wenn er ein Geständnis ablege, käme er mit einer kurzen Gefängnisstrafe davon und womöglich werde die Strafe durch die Untersuchungshaft als verbüßt erachtet. Anderenfalls seien ihm 10 Jahre Zuchthaus sicher. Der Polizeikommissar habe ihm ferner gesagt, er könne sich doch irren, es haben sich schon Kaiser und Könige geirrt. Er, Angeklagter, habe sich deshalb gesagt, geglaubt werde ihm doch nichts, und um einer 10-jährigen Zuchthausstrafe zu entgehen, habe er schließlich seine vor Gericht gemachte Aussage widerrufen. Polizeikommissar Böning bestritt, solche Äußerungen getan zu haben. Er führe seit 23 Jahren selbstständig Vernehmungen und wisse genau, dass er in keiner Weise auch nur den leisesten Versuch machen dürfe, ein Geständnis zu erpressen. Er gebe zu, dass er dem Angeklagten gesagt habe, wenn er ein offenes Geständnis mache, würde er eine mildere Strafe erhalten. Der Angeklagte bemerkte, er halte alles, was er in dem verlesenen Briefe geschrieben habe, vollständig aufrecht. Auf weiteres Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Sprenger bestritt der Zeuge, den Versuch gemacht zu haben, dem Angeklagten Misstrauen gegen seine Verteidiger einzuflößen. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Jonas sagte der Zeuge, durch den Aufruf und die Vernehmungen sollten nur festgestellt werden, ob das, was der Angeklagte behauptet hat, wahr ist. Verteidiger, dann verstehe ich nicht, weshalb der Angeklagte so eingehend vernommen worden ist. Haben Sie etwa von dem Herrn Untersuchungsrichter die Anweisung erhalten, den Angeklagten zu einem Geständnis zu bewegen? Zeuge, eine solche Anweisung habe ich von dem Herrn Untersuchungsrichter nicht erhalten. Ich hätte sie auch nicht angenommen. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Sprenger bemerkte der Zeuge, er pflege gewöhnlich Angeklagte in Gegenwart von Zeugen zu vernehmen, da die von ihm erzielten Geständnisse mehrfach angefochten worden seien. Da er aber in Oldenburg fremd war, vermochte er einen Zeugen nicht hinzuzuziehen. Er habe deshalb, um sich zu sichern, den Angeklagten sofort zum Untersuchungsrichter führen lassen, damit dort die Aussage sogleich zu Protokoll genommen werde. Im weiteren Verlauf der Vernehmung sagte der Zeuge, bei dem Aufruf habe er das Beweisthema lediglich darauf beschränkt, ob Minister Rustrat mit Buchhändler Schmidt und Dr. Schleppegrell lustige Sieben gespielt habe. Verteidiger Rechtsanwalt Herz, haben Sie von dem angeblichen Geständnis des Angeklagten dem Minister Rustrat Mitteilung gemacht? Zeuge, keineswegs, ich habe den Herrn Minister nur ein einziges Mal gesehen. Staatsanwalt Becker, haben Sie einmal gesagt, dass Sie die ganze Sache nur widerwillig übernommen hätten, weil man in Bremen eingenommen gegen Oldenburg sei und Sie seien doch auch ein Bremer? Zeuge, ich erinnere mich nicht. Heiterkeit, man hat doch nur ein Gehirn und nach einer stundenlangen Vernehmung, wie ich sie eben hier durchgemacht habe, kann man doch jede Frage nicht mehr so ohne weiteres beantworten. Rechtsanwalt Dr. Sprenger, wir erklären uns mit diesen Aussagen des Zeugen durchaus einverstanden und akzeptieren Sie für unser Plädoyer zugunsten des Angeklagten Meyer, der nach einer ebenso langen Vernehmung nicht mehr genau alles gewusst hat, was er sagte. Herr Böning ist Kommissar und der Angeklagte nur ein einfacher Kellner. Der folgende Zeuge, Landgerichtsrat Meyer Holzgräfe. Er habe gegen den Angeklagten die Untersuchung geführt und zunächst alle diejenigen vernommen, die über das von dem Angeklagten behauptete Spielen des Ministers etwas wissen konnten. Er habe fast sämtliche Richter am Oldenburger Landgericht und auch alle diejenigen vernommen, die in der Betracht kommenden Zeit Referendare in Oldenburg waren oder Assessorexamen gemacht hatten. Er hatte außerdem in Erfahrung gebracht, dass gleich nach der Verhaftung des Angeklagten der Deutsche Kellnerbund in einem Fachblatt einen Aufruf erlassen hat, in dem alle Kellner aufgefordert wurden, sich zu melden, die über die Vorgänge im Oldenburger Casino etwas aussagen könnten, und dass sich daraufhin 8 Kellner gemeldet hätten. Trotzdem habe er selbst einen öffentlichen Aufruf in einer Reihe von politischen und Fachzeitungen erlassen. Da der Vorwurf erhoben war, die Oldenburger Richter seien alle befangen, so habe er die Bremer Polizeibehörde ersucht, einen tüchtigen Beamten nach Oldenburg zu schicken, der ihn, den Untersuchungsrichter, unterstützen solle. Landgerichtsrat Meyer Holzgräfe bekundete ferner als Zeuge. Der Angeklagte habe bei dem Polizeikommissar Böning die Aussage zu Protokoll gegeben, er habe nur die Schlussfolgerung gezogen, dass Minister Rustrat mit Dr. Schleppegrell und Buchhändler Schmidt lustige Sieben gespielt habe. Er bleibe aber dabei, dass der Minister lustige Sieben gespielt habe, er wisse nur nicht mit wem. Gleich darauf habe der Angeklagte diese Aussage bei ihm, Zeugen, wiederholt. Er habe den Angeklagten gefragt, ob er die Aussage auch zu Protokoll nehmen solle oder ob die Bestätigung des Protokolls des Kommissars genüge. Der Angeklagte antwortete, es sei nicht notwendig, noch ein Protokoll aufzunehmen. Als er den Angeklagten wieder abführen lassen wollte, sagte Letzterer, nun wird man mir wohl den Vorwurf machen, dass ich absichtlich die Unwahrheit gesagt habe. Ich erwiderte, wenn Sie sich versehen haben, dann wird Ihnen von keiner Seite ein solcher Vorwurf gemacht werden. Aber weshalb haben Sie nicht in dem Prozess Schweinert schon Ihre jetzige Aussage gemacht? Da antwortete der Angeklagte, ich wollte es sagen, aber ich erinnerte mich, dass der Untersuchungsrichter in Bremen zu mir sagte, das, was Sie hier bekundet haben, müssen Sie beschwören. Ich glaubte daher, ich müsse dabei bleiben, was ich in Bremen gesagt habe, sonst werde ich verhaftet. Außerdem hat Latunus unaufhörlich auf mich eingeredet, ich solle bei meiner Aussage bleiben. Schließlich begann der Angeklagte zu weinen und sagte, wenn ich nicht auf meine Mutter Rücksicht genommen hätte, wäre ich längst ins Ausland gegangen. Der Angeklagte hat dies sein Geständnis noch mehrfach bei späteren Vernehmungen wiederholt. Einige Zeit darauf bekam der Angeklagte ein Paket von auswärts. Von diesem Tage an erklärte er, es sei so richtig, wie er zuerst ausgesagt habe. Schließlich erklärte der Angeklagte, seine Verteidiger hätten ihm verboten, weitere Aussagen zu machen. Der Angeklagte habe sich über die Behandlung des Polizeikommissars Böning niemals beschwert. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Meinen Sie nicht, dass der Angeklagte das Protokoll in einem traumhaften Zustand verfolgt hat? Als man das Widerrufsprotokoll verlas, rief er ganz erstaunt. Was? Ich habe doch immer gesagt, der Minister habe mit Schmidt und Dr. Schleppegrell lustige Sieben gespielt. Zeuge. Ich halte es nicht für glaubhaft, dass sich Meyer in einem traumhaften Zustande befunden habe. Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Dann beantrage ich die Ladung der Professoren Vorhull, Zürich und Mendel, Berlin, und bitte diese als Sachverständige zu vernehmen, ob es nicht eine psychologische Tatsache sei, dass vor Staatsanwälten, Untersuchungsrichtern und Polizeibeamten häufig falsche Aussagen gemacht werden, weil die Vernommenen fortwährend bedrängt werden. Du irrst dich, das ist nicht richtig, was du sagst, ist unmöglich. So kommt es, dass die Betreffenden das schließlich selbst glauben, obgleich Zeugen nachher das Gegenteil bekunden. Rechtsanwalt Dr. Sprenger, fortfahrend. Ist Ihnen bekannt, dass die meisten Zeugen glaubten, dass, wenn sie in Oldenburg vernommen würden, der Verhaftungsbefehl schon über ihrem Haupte schwebte? Zeuge. Ich habe mit einigen Zeugen darüber gesprochen, habe aber nichts davon bemerkt. Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Wissen Sie, dass ein Zeuge Vogt vor einem preußischen Gericht ganz andere Aussagen gemacht hat als vor dem oldenburgischen? Zeuge. Ja, der Zeuge ist dort bei seiner Aussage geblieben. Er will nur vom preußischen Richter falsch verstanden worden sein. Rechtsanwalt Dr. Herz. Sie hielten das Geständnis des Angeklagten für glaubwürdig und den Widerruf für unglaubwürdig? Zeuge, ja. Rechtsanwalt Dr. Herz. Sie besaßen also schon eine gewisse Voreingenommenheit. Zeuge, ja. Rechtsanwalt Dr. Herz. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch? Es müssen doch innere Motive vorliegen. Vorsitzender. Ich ersuche die Herren Verteidiger, doch nicht uferlose Debatten zu führen. Wie sollen die Geschworenen der Verhandlung folgen können, wenn hier von psychologischen Tatsachen gesprochen wird? Die Verteidiger zogen schließlich den Antrag auf die Ladung der Professoren Vorel und Mendel zurück. Nächster Zeuge war Regierungsrat ZD Rechtsanwalt Becker, Oldenburg. Er habe regelmäßig mit Minister Rustrat, dem Buchhändler Schmidt und dem Dr. Schleppegrell Skat gespielt. Nachher wurde gepokert, woran sich aber Dr. Schleppegrell nicht beteiligt hat. Vorsitzende, wurde auch lustige Sieben gespielt? Zeuge, meines Wissens nicht. Vorsitzende, was wurde gespielt? Zeuge, es wurde gepokert. Vorsitzende, haben Sie von anderen etwa gehört, dass der Minister in jener Zeit lustige Sieben gespielt hat? Zeuge, nein. Vorsitzende, kann Pokern und lustige Sieben verwechselt werden? Zeuge, wer beide Spiele kennt, kann sie nicht verwechseln. Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Aber wer sie nicht kennt, kann sie doch verwechseln, weil beides Hasardspiele sind. Ich spreche hier von einem 15-jährigen Kellnerlehrling. Zeuge. Da müsste er nicht hinsehen, sondern aufgrund von Aussprüchen wie »Wer setzt?« und so weiter zu der Verwechslung gelangen. Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Liegt die Möglichkeit vor, dass etwa von den Herren die Zeche ausgeknubbelt wurde und dass deshalb der Angeklagte veranlasst wurde, den Würfelbecher zu bringen? Zeuge. Möglich ist das schon. Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Wie denken Sie im Allgemeinen über den Angeklagten? Können Sie ihm ein gutes Leumundszeugnis geben? Zeuge. Ich konnte ihn stets gut leiden. Er war mir stets ein sympathischer Junge. Ich bedauere sein Unglück aufrichtig. Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Als Sie von seiner Aussage hörten, glaubten Sie, er sage die Unwahrheit, oder dachten Sie, Meier hält für richtig, was er sagt? Zeuge. Dass er wieder besseres Wissen ausgesagt hat, glaube ich nicht. Es liegen ja auch gar keine Motive für ihn vor, die Unwahrheit zu sagen. Vorsitzender. Halten Sie es für möglich, dass der Angeklagte vielleicht den Minister und den Buchhändler Schmidt verwechselt hat? Zeuge. Ja, das war mir ganz auffällig, denn auch von Schleppegrell weiß ich, dass er nie lustige Sieben gespielt hat. Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Meinen Sie, dass der Referendar Dr. Christians mit dem Referendar Wilms verwechselt werden könnte, weil beide ein sogenanntes Studentengesicht haben, ein langes Gesicht mit den üblichen Schmissen? Zeuge. Ich habe allerdings die Herren einmal in Gesellschaft verwechselt. Der Zeuge bekundete weiter, er halte Pokern für ein Glücksspiel und habe es immer für ein solches gehalten. Er habe es deshalb nicht für richtig gehalten, dass der Minister Rustrat in dem Prozesse Ries-Biermann bekundet habe, er habe seit 12 bis 14 Jahren oder seitdem er Oberstaatsanwalt geworden sei, nicht mehr an einem Glücksspiel teilgenommen. Verteidiger. Sie sind also der Ansicht, dass die eigentlichen Zeugenerklärungen des Ministers ein Manko enthalten? Zeuge. Das will ich nicht sagen. Ich halte es aber für zweifellos, dass die Aussage des Ministers nicht ganz vollständig war. Verteidiger. Sie geben also zu, dass der Minister sich eines Verschweigens schuldig gemacht hat. Zeuge. Das kann ich mit Bestimmtheit nicht sagen. Staatsanwalt Dr. Becker. Ich bin der Meinung, dass dies nicht zur Sache gehört. Es handelt sich doch nicht um ein Verfahren gegen Minister Rustrat, sondern lediglich darum, ob der Angeklagte einen Meineid geleistet hat. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Der Minister Rustrat ist ein Hauptbelastungszeuge und deshalb ist die Stellung dieser Frage für die Glaubwürdigkeit des Ministers von größter Bedeutung. Der Staatsanwalt fragte weiter den Zeugen Becker, ob der Angeklagte bei der vorigen Verhandlung verwirrt gewesen ist. Zeuge. Ob er verwirrt gewesen ist, weiß ich nicht, aber die ganze Art der Verhandlung war so, dass jemand verwirrt werden konnte. Es war ein so fortwährendes Hin und Her, dass es mir als praktischen Juristen oft schwer war, der Verhandlung zu folgen. Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Erinnern Sie sich der Erklärung des Dr. Herz, dass der Angeklagte befangen sei, weil 3 der Richter sich am Glücksspiel beteiligt haben? Waren Sie nicht überrascht, dass sogar der damals amtierende Staatsanwalt Dr. Fimmen einer der Spieler war? Zeuge. Allerdings. Zeuge Rechtsanwalt Dr. Johanns, Delmenhorst, hat zwar im Zivilcasino in Oldenburg verkehrt, aber nicht gesehen, dass Minister Rustrat listige 7 gespielt hatte. Er habe auch nicht von den anderen Herren etwas davon gehört. Verteidiger Dr. Jonas. Wurde in diesen Kreisen viel und hoch gespielt? Zeuge. Ja. Vorsitzender. Wenn es vorgekommen wäre, dass Minister Rustrat in ihren Kreisen gespielt hätte, wäre das bekannt geworden? Zeuge. Ja, das wäre aufgefallen, denn der Minister ist für uns eine Respektsperson. Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Wurde auch bis zum Morgen gespielt? Zeuge. Ja, das kam vor. Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Es soll auch vorgekommen sein, dass Offiziere vom Spiel direkt nach der Kaserne in Dienst gingen. Zeuge. Aus eigener Beobachtung weiß ich das nicht, es kann aber vorgekommen sein. Am dritten Verhandlungstage eröffnete der Vorsitzende Landgerichtsrat Wippermann die Sitzung mit etwa folgenden Worten. Ich habe die Mitteilung zu machen, dass ich eine ganze Flut von anonymen und pseudonymen Zuschriften erhalten habe, die von den größten Gemeinheiten und Unflätigkeiten gegen den Minister Rustrat und das Gericht strotzen. Ich bin der Meinung, dass es das Richtigste ist, diese Gemeinheiten mit Nichtachtung zu strafen. Ich nehme an, dass die Staatsanwaltschaft und Verteidigung mit meinem Vorschlage einverstanden sind. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Die Verteidigung ist mit dem Vorschlage des Herrn Vorsitzenden selbstverständlich einverstanden. Ich will nur mitteilen, dass die Verteidiger ebenfalls mit einer ganzen Flut solcher Zuschriften bedacht worden sind. Wir legen aber auf solche Zuschriften keinerlei Wert, zumal dies in allen größeren Prozessen stets eine übliche Erscheinung ist. Die Verteidigung hat auch während der in Oldenburg geführten Prozesse eine Fülle anonymer Zuschriften erhalten. Staatsanwalt Becker. Ich erkläre mich ebenfalls mit dem Vorschlage des Herrn Vorsitzenden, solche Zuschriften mit Nichtachtung zu strafen, einverstanden. Ich will nur erklären, dass ich auch eine große Anzahl anonymer Zuschriften erhalten habe. Ein Geschworener stellte die Frage, ob das Plakat, dass der Angeklagte den Herren zwecks Spielens der lustigen 7 in die Nische gebracht haben wolle, noch vorhanden sei oder ob Zeugen vorhanden seien, die das Plakat gesehen haben. Staatsanwalt Becker. Die Staatsanwaltschaft war bemüht, das Plakat aufzutreiben, es ist das aber nicht gelungen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Es ist mir die Mitteilung zugegangen, dass ein hier als Zeuge geladener Kellner das Plakat sich als Kuriosium aufgehoben habe. Es ist mir außerdem mitgeteilt worden, dass einige Zeugen geäußert haben, sie befürchteten, wenn sie die Wahrheit sagen, das Schicksal des Angeklagten teilen zu müssen. Dieses geradezu unerhörte Vorkommnis nötigt mich, den Herrn Vorsitzenden zu ersuchen, die Zeugen, insbesondere die Kollegen des Angeklagten, zu ermahnen, alles zu sagen, was sie wissen, ihnen ganz besonders ans Herz zu legen, dass sie hier vor dem Schwurgericht die volle Wahrheit sagen müssen und ihnen hier die Gefahr der Verhaftung nicht droht. Staatsanwalt Becker. Ich halte eine solche Ermahnung für ganz selbstverständlich. Eine solche Ermahnung an die Kollegen des Angeklagten ist umso notwendiger, da mir zu Ohren gekommen ist, dass von Seiten der Kollegen des Angeklagten die größten Anstrengungen zu dessen Gunsten gemacht werden. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Die Zeugen fürchten ganz besonders deshalb, das Schicksal des Angeklagten teilen zu müssen, da ihnen mehrfach bei ihrer Vernehmung in der Voruntersuchung gesagt worden sei, dass sie sich mit einer Anzahl von Zeugen im Widerspruch befinden. Ich habe bereits erklärt, dass ich anonyme Zuschriften mit Nichtachtung behandle. In einem Falle muss ich aber von dieser Praxis abweichen, da ich ein Schreiben erhalten habe, das eine wichtige Mitteilung enthält. Es wird mir nämlich mitgeteilt, dass man Poker auch mit Würfeln spielen kann. Diese Mitteilung macht es doch wohl notwendig, einen Sachverständigen zu hören. Vorsitzender. Es ist aber doch von den verschiedensten Zeugen bekundet worden, es sei im Oldenburger Casino nie mit Würfeln Poker gespielt worden. Ich habe sogar eine Zuschrift erhalten, in der mitgeteilt wird, in Südwestafrika werde Poker mit 5 Würfeln gespielt. Heiterkeit. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ich habe die Zuschrift aus Berlin bekommen. Alsdann wurde Oberregierungsrat Z.D. Wöbs Oldenburg als Zeuge vernommen. Er habe allerdings nicht in der fraglichen Zeit, aber später vielfach mit Minister Rustrat, Buchhändler Schmidt unter anderem im Casino Skat, bisweilen im Anschluss daran Poker gespielt. Lustige 7 habe er niemals gespielt. Es sei ihm auch nicht bekannt, dass der Minister lustige 7 gespielt habe. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Sprenger äußerte der Zeuge. Er habe wohl gehört, dass Assessor Hellwart ein Spielgenosse des Ministers gewesen und spielschuldenhalber ausgewandert sei. Aus eigener Wissenschaft könne er aber hierüber nichts bekunden. Regierungsassessor Dr. Menzler. Er habe mehrfach im Oldenburger Zivilcasino Lustige Sieben gespielt. Der Minister Rustraut habe, seines Wissens nach, niemals mitgespielt. Eines Abends an Kaisers Geburtstag sei in einer Nische Lustige Sieben gespielt worden. Minister Rustraut habe an der Nische gestanden und zugesehen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Wissen Sie genau, dass Minister Rustraut sich an dem Spiel der Lustigen Sieben nicht beteiligt hat? Zeuge. Jawohl. Verteidiger. Ist es möglich, dass der Minister nach Ihrem Weggange an dem Spiel teilgenommen hat? Zeuge. Was nach meinem Weggange geschehen ist, kann ich selbstverständlich nicht wissen. Ich glaube aber, dass ich bis zum Schluss des Spielens in der Nische geblieben bin. Staatsanwalt. Wurde während des Spielens Lustige Sieben ein Plakat aufgelegt, auf dem das Spiel aufgezeichnet war? Zeuge. Jawohl. Staatsanwalt. Welche Größe halte das Plakat ungefähr? Zeuge. Es war von der Größe eines sogenannten Sauerbrunnenplakats. Rechtsanwalt Lewe, Oldenburg, macht ähnliche Bekundungen wie der Vorzeuge. Der folgende Zeuge war Staatsanwalt Dr. Fimmen, Oldenburg. Dieser hatte in dem Prozess Schweinert die Anklage vertreten. Er bekundete auf Befragen des Vorsitzenden. Er habe als Referendar nach Examenskneipen und auch sonst im Oldenburger Zivilcasino oftmals Lustige Sieben gespielt. Minister Rustraut habe niemals mitgespielt. Der Minister, der damals Oberstaatsanwalt war, habe in Referendarkreisen überhaupt nicht verkehrt. Der Zeuge schilderte alsdann in eingehender Weise das Verhalten des Angeklagten und die gesamten Vorkommnisse im Prozess Schweinert. Er, Zeuge, hatte nicht den Eindruck, dass der Angeklagte befangen gewesen sei. Er hatte sich in keiner Weise widersprochen, sondern hielt seine Aussage, trotz gegenteiliger Bekundungen mehrerer anderer Zeugen, vollkommen aufrecht. Vorsitzender. Herr Staatsanwalt, ist Ihnen erinnerlich, dass dem Angeklagten schon am ersten Tage seiner Vernehmung vor der Strafkammer in Oldenburg mit Verhaftung gedroht wurde? Der Angeklagte behauptet das. Zeuge. Das ist mir nicht erinnerlich. Ich glaube auch nicht, dass das auch nur andeutungsweise geschehen ist, denn der Angeklagte wurde vom Vorsitzenden durchaus nicht schroff behandelt. Zeuge Staatsanwalt Dr. Fimmen bekundete weiter auf Befragen. Die Verhandlung sei in einer so ruhigen Weise geführt worden, dass der Angeklagte wohl mit vollem Verständnis folgen konnte. Vorsitzender, in der Verteidigungsschrift heißt es, die Verhandlung wurde in einer Weise geführt, dass man den Eindruck gewann, es wurde darauf abgezielt, den Zeugen Meyer verwirrt zu machen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger, das ist eine nicht ganz glückliche Wendung. Staatsanwalt Becker, es heißt auch in der Verteidigungsschrift, die Vernehmung machte den Eindruck, als zielte sie darauf ab, Widersprüche in der Aussage des Zeugen Meyer zu konstruieren, um sie zu seinen Ungunsten verwerten zu können. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Das wird aufrechterhalten. Vorsitzender. Ich frage Sie deshalb, Herr Zeuge, ob Sie einen solchen Eindruck hatten? Zeuge. Ich habe bereits gesagt, dass der Angeklagte in durchaus ruhiger Weise behandelt und ihm auch Zeit gelassen wurde, sich seine Aussagen zu überlegen. Ich muss also diese Frage aufs Bestimmteste verneinen. Allerdings hatte der Herr Vorsitzende und ich auch das Bemühen, den Angeklagten zur Änderung seiner Aussage zu bewegen, ganz besonders ihm klarzumachen, dass seine Aussagen denen anderer Zeugen direkt widersprechen. Ein Beisitzer. Saß vielleicht auf dem Podium des Richtertisches ein Herr, der dem Referendar Christians ähnlich sah? Zeuge, nein. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Herr Staatsanwalt, ist Ihnen bekannt, dass Herr Buchhändler-Schmidt zugegeben hat, er habe noch 1902 Lustige Sieben gespielt? Zeuge, das ist mir nicht bekannt. Verteidiger, Sie sagten vorhin, Herr Staatsanwalt, die Hauptbeschuldigung gegen Minister Rustraut beruhte auf der Aussage des Angeklagten Meyer? Zeuge, jawohl, es ging durch die Presse, zwei frühere Kellner des Casinos wollen beschwören, dass Minister Rustraut noch in den letzten Jahren Lustige Sieben gespielt hat. Es stellte sich doch aber im Schweinert-Prozess heraus, dass der Zeuge Laturnus gar nicht in Betracht kam. Verteidiger. Ist Ihnen bekannt, dass von der Verteidigung der Meinheit des Ministers Rustraut in folgender Weise konstruiert wurde? Erstens, der Minister habe beschworen, er habe nur im Casino gespielt, während er auch vielfach bei Eilers gespielt habe. Zweitens, Der Minister habe unter seinem Eide ausgesagt, er habe nicht leidenschaftlicher als andere gespielt, während er in leidenschaftlichster Weise gespielt habe. Drittens, der Minister habe im Prozess Ries-Biermann eidlich und auch im Landtage erklärt, er habe seit 12 bis 14 Jahren nicht mehr hasardiert, während er noch in den letzten Jahren hasardiert habe. Ist Ihnen ferner bekannt, dass der Gerichtshof den dafür angebotenen Wahrheitsbeweis sowohl im Prozess Schweinhardt als auch in dem letzten Prozess Biermann mit der Begründung abgelehnt hat? Der Beweis ist unerheblich, da der Minister solche Erklärungen gar nicht abgegeben hat. Zeuge: Meyer ist doch im Prozess Schweinhardt vernommen worden. Im Übrigen haben schließlich die Verteidiger im Schweinhardt-Prozess erklärt, dass sie alle ihre Beweisanträge zurückziehen. Der Gerichtshof hielt die Sachlage für geklärt, deshalb wurde von einer weiteren Beweiserhebung Abstand genommen. Verteidiger: Ist Ihnen bekannt, dass der Gerichtshof, der verpflichtet gewesen wäre, die von der Verteidigung benannten Zeugen von Amts wegen zu laden, den Beweisantrag der Verteidigung von vornherein abgelehnt hat? Zeuge: Das ist möglich. Der Gerichtshof erachtete jedenfalls den beantragten Wahrheitsbeweis als überflüssig oder als nicht zur Sache gehörig. Verteidiger: Ist Ihnen erinnerlich, dass derselbe Wahrheitsbeweis im letzten Prozess Biermann von der Verteidigung angeboten, aber mit derselben Begründung abgelehnt wurde? Zeuge: Jawohl. Der Zeuge stellte weiter auf Befragen in Abrede, dass der Vorsitzende im Schweinhardt-Prozess den Angeklagten schroff behandelt habe. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Ich will Ihnen bemerken, dass Herr Rechtsanwalt Becker, der eine 18-jährige praktische Rechtsanwalttätigkeit hinter sich hat, wohl die Empfindung hatte, der Angeklagte müsse durch die vielen Fragen verwirrt werden. Zeuge: Herr Rechtsanwalt Becker mag diese Auffassung gehabt haben, es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass Rechtsanwalt Becker nicht von Anfang an und nur im Zeugenraum der Verwandlung beigewohnt hat. Ende von Abschnitt 35.